einen Engel wie dich. Oh, einen Engel wie dich. Einen Engel wie dich. Oh, einen Engel wie dich. Einen Engel wie dich. Gibt es nur einmal auf dieser Welt. Dir, mein Engel, schreibe ich dieses Lied, weil ich dich so unbeschreiblich, ja, so unbeschreiblich lieb. Und als wir uns das allererste Mal trafen, konnte ich nicht mehr richtig schlafen, denn du hast mein Herz erobert. Einen Engel wie dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Einen Engel wie dich kann man nicht kaufen für Geld. Einen Engel wie dich. Oh, einen Engel wie dich. Liebe ich, liebe ich. Unseren ersten Kuss werde ich niemals vergessen, denn seit diesem Kuss bin ich von dir besessen. Ja, du bist der Engel, der mir im Leben gefehlt hat. Habe nie dran geglaubt, dass es klappt. Du bist das Beste, was mir je passieren konnte. Mein Schatz, bist der süßeste Engel und in meinem Herzen hast du den größten Platz. Einen Engel wie dich gibt es nur einmal auf dieser Welt.